Wir sind ein Selbstbildungsprojekt, das international organisiert ist, komplett mitgliedergetragen, und wir interessieren uns für die Geschichte der Linken und ihrem Scheitern und was das für emanzipatorische Perspektiven heute bedeutet. Und dafür setzen wir uns auseinander mit der alten Linken, mit der neuen Linken und auch der sogenannten postpolitischen Linken. Das ist für uns so die Linke um die 80er später. Und bieten dafür selbstorganisierten Journalismus an. Darüber hatten wir es ja jetzt gerade mit den Zeitungen. Wir machen Panels, also so Podiumsdiskussionen zu bestimmten Themen, wo wir einfach unterschiedliche linke Strömungen, Parteien, Organisationen zusammenbringen und über anstehende Themen sprechen. Und genau, machen einen Lesekreis, der ist auch hier immer Montag. Da sind alle herzlich eingeladen zu kommen. Diejenigen, die Interesse haben, können sich dann auch nach der Veranstaltung einfach noch bei uns melden. Wir haben auch eine Gruppe, da können wir Leute, Interessierte reinpacken. Und ja, dann machen wir auch so Teach-Ins oder demnächst auch einen Workshop, wo wir iranische Maoisten eingeladen haben und genau dann halt auch ein Gespräch mit denen führen über ihre Perspektiven, ihren Aktivismus. Ja, das ist so grob zu unserer Organisation. Hast du Barabend gesagt? Ja, stimmt, der Barabend, darüber hatten wir es ja auch gerade. Der Barabend ist zweiwöchig, donnerstags im Weltempfänger in Ehrenfeld. Und der ist auch diesen Donnerstag, das ist morgen. Und da sind natürlich auch alle herzlich eingeladen, einfach nur bei entspannterer Atmosphäre zusammenzusitzen und über alles zu sprechen, was euch so an der Linken bewegt. Wir haben uns das jetzt so überlegt, dass wir uns vorbereiten auf unsere Veranstaltung mit den iranischen Maoisten. Aber natürlich sind auch alle anderen Themen gern gesehen und gern besprochen. Und letztes Januar-Wochenende European Conference, wo dann grundsätzlich irgendwie Linke aus Italien und aus Spanien und noch obskureren Ländern alle nach Berlin kommen, und wir versuchen, ein Gespräch eben auszurichten mit vielen verschiedenen Veranstaltungen. Teilnahme ist kostenlos. Das kann man auf jeden Fall jedem guten Herzens empfehlen. Und das Überthema ist 100 Jahre Lenin. Ist aber nicht das einzige Thema, das da verhandelt wird, aber das ist so der Aufhänger. Letztes Januar-Wochenende. Das war's, glaube ich. Dann übergeben wir das Wort an Tobi. So, jetzt habe ich das Telefon umgedreht, jetzt darf ich reden. So habe ich das gelernt. Ach, noch der Hinweis, dass wir das aufnehmen. Ach so. Und damit es dann auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt werden kann. Eben, wie gesagt, weil wir es grundsätzlich so verstehen, dass wir einen Beitrag dazu leisten wollen, ein Gespräch auf der Linken eben zu veranstalten, auf das irgendwie Bezug genommen werden kann und von dem gelernt werden kann. Warum mache ich das heute? Wie mache ich das heute? Das hatte ich angekündigt. Also erstmal, ich bin Tobias. Ich bin Teil des Kölner Platypus Chapters und in letzter Zeit aber nicht mehr so häufig dabei, weil mich die Sorge plagt, dass ich so viel arbeiten muss. Was vielleicht der ein oder andere dann auch erfährt oder schon kennt. Ich hatte mit dem Thema, das wir heute besprechen wollen, zu tun, erstmal biografisch. Also Linke und Bildung gehört für mich zusammen in dem Sinne, dass für mich eine der ersten wahrnehmbaren Proteste die Proteste zu den Studiengebühren waren, als versucht wurde, die in Deutschland einzuführen. Damals gab es große bundesweite Proteste, die, nachdem die Studiengebühren dann nacheinander wieder abgeschafft wurden, auch mehr oder minder, also diese Organisationen hatten sich dann auch wieder so aufgelöst. Aber das ist so für mich ein wichtiger Beitrag gewesen. Damals gab es dann so verschiedene Interpretationen davon. Es gab dann irgendwie Leute, die haben Bildungskosten und Rüstungskosten in einen Zusammenhang gesetzt und gesagt, hey, es kann ja nicht sein, dass wir so wenig für Bildung ausgeben und so viel für Rüstungskosten. Dann gab es Leute, die gesagt haben, Bildung ist Macht und das ist der Weg zur Revolution und deswegen müssen wir irgendwie frei an die Unis gehen können. Und andere haben gesagt, die Chancengleichheit ist in Gefahr, nur noch Leute mit einem gut situierten Hintergrund können an die Uni. Das war so, das, ich sag mal, das Potpourri, jetzt mal ganz grob abgesteckt, was damals so diskutiert wurde. Und ich habe dann auch im Laufe des Studiums mich weiter mit der Thematik befasst. Ich war dann Erziehungswissenschaft studiert und dann auch einen Master gemacht, der heißt sogar Bildungstheorie, also grob. Und hatte dann in diesem Zuge eine Masterarbeit schreiben müssen und habe die auch geschrieben und beendet und da bin ich ganz glücklich. Hatte damals ganz große Aha-Momente und mache deshalb diesen Teaching, um vielleicht das eine oder andere von meinem Aha-Moment teilen zu können. Und hatte auch schon mal diesen Teaching während der Corona-Pandemie über Zoom gehalten. Den gibt es irgendwo auf YouTube. Ich hoffe, der ist da ganz tief verschollen, weil damals war ich nicht so ganz so glücklich. Da habe ich mich meiner Meinung nach etwas verzettelt. Ich hoffe, das schaffe ich heute ein bisschen anders. So, dann zum Teach-In-Format. Das Teach-In-Format ist in Deutschland eigentlich nicht so bekannt. Ein Teach-In, was heißt das? Ist das jetzt ein Vortrag? Ist das jetzt eine Lehrstunde? Was ist das eigentlich? Das war mal so angedacht, dass knackige Thesen referiert wurden. Und dann wurden diese Thesen mit den Anwesenden diskutiert. Ich hatte sowas Ähnliches mir vorgestellt und merkte dann aber, gerade bei diesem historischen Thema, dass ich Schwierigkeiten habe, jetzt Thesen zu machen und so viel vorauszusetzen von einer Zeit, die zunehmend ins kollektive Vergessen gerät. Also so der Genfer Kongress von 1866. Ich sag mal, wenn man das googelt, dann kommt man zum Roten Kreuz. Also das ist für viele keine lebendige Vergangenheit mehr. Und hatte dann gedacht, okay, dann spannen wir das didaktisch nochmal ein bisschen anders auf und ich sag dann auch noch was zu dem, was denn eigentlich zu 1866 zu diesem Kongress geführt hat, um ein bisschen zu ergänzen, was wir in dem Lesekreis im Wintersemester sowieso besprechen, lesen, uns aneignen wollen. Genau. Das erwartet euch heute. Thesen. Ich habe an dieser Tafel, das wird die Leute, die nur die Aufnahme hören, werden das nicht sehen können, aber ich lese es vor, meine Thesen aufgeschrieben. Oder beziehungsweise die Gliederung, an der ich mich entlang hangle. Stimmt, ich hatte mich gegen die Thesen entschieden. Die Thesen sind bürgerliche Bildung und ich habe das jetzt mal proletarische Bildung genannt, sind eigentlich das Gleiche. Bildung ist für die Linke der damaligen Zeit nicht Ausbildung. Und die Resolution von 1866, in der ist Bildung eigentlich ein Nebenschauplatz, weil es geht um die politische Macht. Es geht darum, wie können die Möglichkeiten geschaffen werden, überhaupt in eine Machtposition zu kommen als Klasse, proletarische Bewegung, Arbeiterbewegung. Sozialismus. So. Das sind meine Thesen. Warum die letzte? Das würde ich gleich vorwegnehmen. Wissen ist Macht. Wir müssen jetzt an die Unis und wenn wir uns genug gebildet haben, dann klappt das mit der Revolution. Und mein Aha-Moment war da erstmal so, okay, ganz randständiges Thema. So, hat irgendwie nicht den Stellenwert, den ich mir damals irgendwie dachte, den es da auch haben wird, als ich dann entdeckte, dass dort dazu was gesagt wurde. So, aber das nimmt jetzt spoilert, wie man heute sagt, so ein bisschen. Genau, wo startet man denn, wenn man darüber sprechen möchte? Ich hatte einen Prof, der hat, wenn er über die bürgerliche Revolution reden wollte, entweder bei den Griechen angefangen, Antike, oder beim Fall von Konstantinopel wahlweise. Das ist mir jetzt ein bisschen zu weit, zu arg vergangen. Also Fall von Konstantinopel ist so 1450 oder so. Ich fange an bei dem, was nicht nur wir im Plättipus, sondern allgemein viele die bürgerliche Revolution nennen. Und viele verbinden mit der bürgerlichen Revolution vor allem diese militärischen Auseinandersetzungen in den USA und in Frankreich, die Bürgerkriege, in denen dann nach der Erringung der Macht Verfassungen verabschiedet wurden, die heute auch noch für viele westliche Staaten prägend sind. also was wir heute so unter Demokratie kennen und so, beruft sich alles darauf. Doch was ist das denn ein bisschen weiter gefasst? Ne? Also diese Revolutionen sind ja nicht einfach vom Himmel runtergefallen und dann haben Leute gedacht, ach, wäre doch schön, sondern dass es eine ganze Epoche ist, die sich an diesen Punkten eher zugespitzt hat. Das wäre für mich ein wichtiger Punkt. Ne? Also das ist eine Epoche, in der der sogenannte dritte Stand, also weder Könige, Adel noch Klerus, zunehmend an Selbstbewusstsein kommt. Und Selbstbewusstsein hier wirklich in so einem einerseits, ich sage mal, hegelianischen Sinne von, sie werden sich ihrer selber bewusst, aber wirklich auch in so einem Mut-Ding. Ja, also die haben zunehmend Power und wollen ja, diese auch durchsetzen. Ich habe hier in meinen Notizen geschrieben, die bürgerliche Macht zeigt sich zunehmend auch in kultureller und politischer Weise mit zunehmender Zeit. Bis dahin wurde der Adel auch finanziell immer weiter abhängig von Bankiers, Händlern, Handwerkern, die tatsächlich Geld geliehen haben für deren, ich sag mal, außenpolitische Engagements, also Krieg. Und der Adel fand sich zunehmend in der Lage, dass er so eine de facto Machtlosigkeit hatte. Also diese Macht war oder wurde zunehmend ausgehöhlt. Was gehört auch dazu? Es gibt sowas, was ich so nennen würde, das jetzt, ne, also sag ich jetzt so, damit es irgendwie eine Verständlichkeit kriegt. Es gibt sowas wie eine Verbürgerlichung des Adels selbst. Der Adel konnte lange nicht lesen. In der Zeit Französische Revolution, USA, kann er dies in der Regel. Und das hat auch was damit zu tun, dass sich Selbstverständnis von der gesamten gesellschaftlichen Lebensform verändert hat. Ne, es gab Vorleser, 1200 oder so, ne, da musste ein Adeliger nicht lesen, es war eher verpönt, wenn er das überhaupt konnte. Das konnte dann höchstens der Klerus. Und für England jetzt im Speziellen ganz wichtig, aufgrund deren Erbrechtssituation war es so, dass immer nur der Erstgeborene den Adelstitel behält und die nächstgeborenen Söhne dann in den nächstrunteren Adelstand fallen. Das Problem ist, unter den Knights, glaube ich, ist das, also unter den Rittern, gibt es keinen weiteren Adelstand. Jetzt waren das aber Söhne von gut betuchten Menschen und die haben die jetzt auch nicht im Regen hängen lassen. Und das waren quasi dann prototypische Bürgerliche, die Gentleman-Klasse, die sowohl einen Bildungs-Background hatte, als auch politische Connections. Und das ist für England, glaube ich, nochmal so ein Spezialfall, vielleicht für die, die sich da nochmal genau mit befassen wollen. Spannend. Marx, glaube ich, geht da auch randständig in der ursprünglichen Akkumulation drauf ein. So, dann neue Produktionsmittel erhöhen das Agrarprodukt und holen damit die Grundlage der Adelsherrschaft zunehmend aus. Die Adelsherrschaft beruht auf Bauernunterdrückung. Sagen wir es einfach mal so. Ne? Also Bauern, die auf Höfen Subsistenzwirtschaft betreiben, das heißt, die ernähren sich von dem, was sie produzieren, davon haben sich die Adligen quasi ihren Teil geholt. Ich mache das jetzt wirklich ganz, ganz platt. Und Ähnliches gilt dann für die Städte, dass die einzelnen Zünfte, in denen Handwerker organisiert waren, eben auch Abgaben, Steuern zahlen mussten. Ne? Das ist so ungefähr wie die Ständegesellschaft funktioniert hat. Genau, das hatte ich schon gesagt. Ab den Revolutionen, USA, Frankreich, ist das Feudalsystem eigentlich de facto in Europa schon vorbei. Aber wie das so ist, totgesagte Leben länger, es hält sich dann noch am Laufen. Also der Kampf ist da noch nicht vorbei. Ne? Nur weil die Französische Revolution passiert ist, ist das Feudalsystem noch nicht abgeschafft. Das ist für mich ein grundsätzlich wichtiger Punkt, dass man sich ein bisschen löst oder sehr stark löst von diesem Gedanken, es gäbe so ein Nacheinander in der Geschichte. Irgendwie da war so Antike und dann kam halt so Feudalismus und dann kam bürgerliche Gesellschaft, dann kam irgendwie Sozialstaat und jetzt sind wir irgendwie im Heute. Und es kommt so stufenmäßig nacheinander, sondern dass das wirklich ganz viel gleichzeitig und ungleichzeitig passiert. Also während in Frankreich da oder in den USA die Revolution passiert, ist hier in Deutschland gar nichts los und in Russland erst recht nicht. weil das da noch fest im Sattel sitzt, das System, und auch noch gut funktioniert. Genau, ich habe dann hier noch so ein paar Denkrichtungen der Zeit, die man dazu rechnen könnte zu dieser bürgerlichen Revolution. Ich würde sagen, die Renaissance kommt definitiv dazu. Da beginnen die ersten philosophischen Diskussionen, die zum bürgerlichen Denken passen. Witzigerweise in Städten, die vom Handel leben und selber eher sich als Republiken gesehen haben, Venedig, Florenz etc. in Italien. Die Reformation gehört dazu, definitiv, weil das eine Teilentmachtung der Kirche war. Nicht nur eine Befreiung des Denkens in weiten Teilen Europas, sondern auch eine Teilentmachtung der Kirche. Und die war ein großer Player, die katholische Kirche, was den Feudalismus angeht. Und dann kommt so eine Strömung, die könnte man so Philanthropie nennen. Da geht es darum, wie kann man ein guter Untertan sein? Was muss ein guter Untertan können? Müssen wir nicht Kindern ganz viel beibringen, dass die gute Untertanen sein können? Und dann, das gehört dann schon zu dem, was wir Aufklärung nennen. So, das ist für Leute, die jetzt einen Deep Dive machen wollen, so ungefähr das, wo man sich mal orientieren kann. Genau, dann noch Dinge, die den Zustand von 1866 vorbereiten, ist der Absolutismus selbst, witzigerweise. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Ironie der Geschichte, aber der Absolutismus ist die Zentralisierung der Adelsmacht an einem Königshof und die Ersetzung der einzelnen Adligen in den Provinzen zunehmend durch Verwaltungsbeamte, die vielleicht auch Adlige sind, aber nicht unbedingt sein müssen. Wieder England, da gibt es dann die Rechtsprechung durch den Shire Reeve, also das ist so eine Form des Polizist, des Sheriff, da kommt das auch her. Und das war zum Beispiel nicht zwingend ein Adliger. Das kann auch ein vom König Ernannter sein. Und das zeigt, dass die Macht so auseinanderbricht. Diese feste, direkte, vom Adel an den Bauern übertragene Macht löst sich aufgrund neuer Lebensformen. Und das Ganze findet dann jetzt auf Seiten des, wir sind jetzt auf der Seite des Staats, ne, zusätzlichen Aufwind mit dem, was dann unter Napoleon passiert. Napoleon ist dann der erste bürgerliche Adlige, könnte man sagen. Das ist widersprüchlich, aber der Bürgerkaiser, der letztendlich ein Gesetzbuch für alle Bürger abseits ihres Standes einführt, zumindest, boah, ne, so. Und dieses über Europa trägt und auch eine Verwaltung hat, die viele Lebensbereiche des Staates oder viele Wirkungsbereiche des Staates schon kontrolliert und die eben auch nicht mehr vom Adel getragen werden. Und das wird über Europa ausgebreitet in den Napoleonischen Kriegen. Und nach 1815, nach der Niederlage Napoleons am Wiener Kongress, wird versucht, das alles wieder zurückzudrehen. Aber es ist in die Welt gekommen und ist dadurch nicht mehr zu löschen gewesen. Also es waren einfach viele Bauern befreit worden, die haben sich schon in die Städte aufgemacht. Das war nicht mehr umzukehren. Was passiert jetzt, ich habe das schon gesagt, Agrarprodukt erhöht sich etc. Also diese Richtung, was passiert denn da auf so einer technischen Seite? Wir sind in der Zeit, die man so als Industrialisierung bezeichnen kann. Ich glaube, Adam Smith, zweite Folge kommt jetzt, ne? Bei Adam Smith haben wir schon die Manufakturen als Thema. Aber die Manufakturen und die Industrie sind schon nochmal ein Step. Also in der Manufaktur sind einzelne Handwerker, die noch ihr gesamtes Handwerk beherrschen und die teilweise ganze, teilweise einzelne Schritte ihres Produkts erzeugen. Und in der Industrie sind es wirklich nur noch Handgriffe. Also die einzelnen Industrieprodukte werden zergliedert in einzelne Handschläge, die dann von den dort Arbeitenden verrichtet werden. Wer arbeitet da? Befreite Bauern, also Bauern, die in die Städte gegangen sind, um ihr Glück zu suchen. Oder auch vertriebene Bauern, weil eben verschiedene kleinere Parzellen zu Großgrundbesitz zusammengefasst wurden von Leuten, die sich dort dann quasi die Macht gesichert haben. Also Bauernbefreiung ist hier ein wichtiges, wie sagt man, Stichwort. So. Gleichzeitig sorgt diese Industrialisierung und die Massenproduktion, die jetzt möglich wird, dazu, dass einerseits immer mehr Leute in Städte, urbane Zentren gesaugt werden, in der Hoffnung, dort Arbeit finden zu können. Gleichzeitig werden auch irgendwie immer weniger Leute gebraucht, weil der Fortschritt in dieser Zeit sehr schnell ist und fliegen immer wieder raus. Es gibt keine Arbeitsgesetze oder so, wie wir das heute kennen. Das heißt, wir haben, ich habe das genannt, Krisensymptome dieser Zeit. Maschinen werden kaputt gemacht. Was davor hat irgendwie, es ist wirklich kein Massenphänomen gewesen, dass irgendwie Produktionsmittel zerstört wurden. Das findet dort statt. Streiks finden statt, also massenhafte Arbeitsniederlegungen, was davor in dieser Form meines Wissens nach jetzt auch ein Novum war, also in dieser Größe. Frauen- und Kinderarbeit, Massenprostitution, Kindersterblichkeit in ungeahntem Maße, Massenhunger in Städten und auf dem Land, was es vorher auf dem Land gab, wenn es schlechte Ernten gab, aber nicht quasi qua keine Arbeit finden, und Massenobdachlosigkeit. Ich fand interessant, als ich es aufgeschrieben habe, Mensch, vieles davon haben wir auch irgendwie immer noch und wieder. Ne, so, das scheint sich gehalten zu haben. Gleichzeitig kommen in dieser Zeit auch die ersten Reaktionen auf diese Krise auf. Ne, jetzt sind wir von, ich sag mal, bürgerlicher Revolutionszeit zur Krise, jetzt zu dem, was hier mit 1848 bezeichnet wird, gekommen. Aber sind da jetzt noch ein bisschen dazwischen. Die Reaktionen auf die Krise kommen aus verschiedenen Ecken. Ich beziehe mich jetzt hier nicht nur auf die Linke, sondern so generell, ne, um so ein Bild zu zeichnen der Zeit. Es kommen sowas auf wie Gewerkschaften und Unternehmerverbände. Das gab es vorher nicht. Weil von, ich sag mal, beiden Seiten des Spektrums klar wurde, man kann sich nur noch kollektiv wehren gegen die jeweils anderen. Das ist ein Phänomen, das es so in dieser Größenordnung noch nicht gab. Ne? Und halt wirklich in allen Industriezweigen kommen die auf, nacheinander, in dieser Zeit. Dann kommen, allerdings schon etwas früher, aber zu der Zeit dann nochmal explosionsartig, so sozialistische Utopien auf, die sich in Theorien, teilweise Industrieexperimenten und ja sowas wie sozialistischen Predigern zeigen. Also gibt es dann ganz bekannte Namen, also jetzt so die frühen Leute, so Babeuf, der ist noch so während der Französischen Revolution am Start und hat da schon, ich sag mal, sozialistische Ideen. Dann gibt es den industriellen Robert Owen, der das versucht, das Leid der Arbeiter zu mindern, indem er so Kollektivproduktionsstätten errichtet und selber so als Chef quasi zurücktritt. Fourier, der ähnliche Gedanken teilt, ne? Ich gehe jetzt da nicht ins Einzelne ein, und vielleicht für Deutschland ganz interessant, Weidling, und das ist tatsächlich jetzt der, den ich auch hier maßgeblich mit Prediger meine, wo so neues Christentum und Sozialismus so eine Einheit bilden, ne, der irgendwie vom neuen Evangelium spricht und ähnlichen Dingen. Und es gibt auch die ersten politischen Zusammenschlüsse, die explizit nicht Bürger meinen oder Liberale oder welche Parteien es zu dieser Zeit auch schon gibt, sondern sich für die Ärmsten einsetzen wollen. Ich fasse das jetzt mal so, weil Arbeiter, ist dann noch nicht so ganz. Zum Beispiel der Bund der Gerechten, Vorgängerorganisation, der Bund der Kommunisten, wo dann Marx und Engels zum Beispiel auch Mitglieder waren. Genau, dann auch um diese Zeit reagieren tatsächlich die Kirchen. Für die bedeutet das Ganze aber eher ein Problem des allgemeinen Sittenverfalls, und die katholische Kirche, die interveniert vor allem mit moralischen Appellen, und die protestantische Kirche oder evangelische Kirche jetzt beispielsweise in Deutschland, die beginnt mit dem, was wir heute irgendwie als Diakonie kennen, was damals innere Mission hieß. Der Grund ist derselbe, Es ist aber so eine Form der Armenfürsorge, die dort eingerichtet wird. Richtet sich hauptsächlich an Kinder, hat bei Wiechern, wenn ich mich noch recht entsinne, der hatte so einen pfingstkirchlichen, pietistischen Hintergrund. Ich glaube, da ging es darum, dass die Jungen nicht so sexuell inzüchtig sind. Aber das war so sein Spektrum. Und der Staat reagiert selbst. Ich sage jetzt der Staat, weil die einzelnen Staaten überall Formen der Reaktion auf diese Phänomene hatten. Und die sehen alle dann ungefähr so aus, wie die in England aussahen. Und zwar so, dass England erstmal damit begonnen hat, eine Kommission zu bilden, die erstmal quasi nachweisen soll, was denn jetzt gerade das Problem ist. Ich hatte diese Inauguraladresse auch unter die Texte als so Zusatzding gegeben. Und da geht ja da der Marx vor allem drauf ein. Da wurde sehr viel Geld in die Hand genommen vom britischen Staat, um zu eruieren, ob die Leute denn wirklich hungern würden. Und das war zum Beispiel eine dieser Maßnahmen. Jetzt muss man so auch sehen, das war eine Maßnahme des Staates auf diese Krise. Und dann im späteren Verlauf auch, da sind wir jetzt schon nach 1848, gibt es dann so die ersten Fabrikgesetze von Staatsseite, ne, wo gewisse Praktiken nicht mehr erlaubt waren. Dann 1848, die Revolution von 1848, die in Frankreich beginnt und dann sich über Teile Europas in verschiedener Stärke ausbreitet. Also in Italien, in dem, was man dort, was man Deutschland nennen könnte, also diesem losen Gebietsverbund, der Deutschland da immer noch war, Staatenverbund. Und teilweise auch in England, allerdings nicht in dieser Massivität, wie das in Frankreich oder dann auch in Deutschland der Fall war. Um was ging es oder was ging dem voraus? Im Vorfeld von 1848 gab es massive Arbeitsniederlegungen durch Handwerker in Paris. Das sage ich jetzt, weil es interessant ist, dass es nicht die Industriearbeiter sind, sondern die Handwerker in dem Fall. Und viele dieser Handwerker sind dann später auch Mitglieder der ersten Internationalen, um die es ja heute geht. Die Revolution von 1848 ist im Großen und Ganzen der Versuch, das, was mit der Französischen Revolution erreicht wurde, nochmal zu, also jetzt endgültig zu erreichen. Nachdem die Könige wieder etabliert waren, die quasi jetzt von der Macht zu vertreiben und dann mit Hilfe einer Nationalversammlung dem Volk sich selbst eine Regierung zu geben. Da werden wir im Lesekreis ausführlicher uns mit beschäftigen. Ich sage mal so viel, das hat nicht so geklappt. Und das zeigt sich daran, ja, du lachst, ne? Das ist jetzt ein bisschen arg kurz, aber das zeigt sich dadurch, dass ein Neffe, also zumindest behauptet er das, von Napoleon dann an die Macht kommt in Frankreich zum Beispiel. Und der schafft das aber maßgeblich deshalb, weil das brüchige Bündnis zwischen Bürgertum und Arbeitern nicht standhält. Und das Bürgertum tatsächlich sich dann lieber mit dieser, ich sag mal, Militärjunta verbündet, als mit den Arbeitern die Soziale Republik zu gründen. Das ist jetzt auch so short. Und daraus zieht dann quasi auch diese erste Internationale die Lehre. Deshalb gibt es die. Weil es sich gezeigt hat, okay, wir brauchen eine eigene politische Vertretung. So, dann habe ich mir hier aufgeschrieben, das habe ich aber, glaube ich, schon ausgesprochen, die Herausbildung des kapitalistischen Staats und die zunehmende Verdrängung der Feudalstrukturen und die Entstehung der Arbeiterbewegung überlappen sich. Nicht das eine nach dem anderen. Das ist nicht, da kommt jetzt die bürgerliche Gesellschaft nach dem Mittelalter und dann kommt jetzt die proletarische Bewegung, sondern das überlappt sich. Und der Entstehungsversuch der bürgerlichen Gesellschaft bringt direkt ihre Krise mit hervor. Es gibt manchmal auf der Linken dieses Bild, ja, dann gab es da diese bürgerliche Gesellschaft und dann zeigte sich aber, der Arbeiter kommt da zu kurz, sag ich mal, und dann bildet sich diese proletarische Bewegung heraus. Das ist mitnichten so. Ein Zustand, den man bürgerliche Gesellschaft nennen könnte, mit irgendwie Demokratie und Verfassung und das irgendwie am besten noch global, hat es nicht gegeben. Es haben die Produktionsweise, die in dieser Zeit entstanden ist, die hat sich global etabliert. Aber die Kulturformen, die Denkweise oder so, die das Bürgertum für sich beansprucht hat, nicht. Und das sage ich, weil ich jetzt nochmal jetzt zu dieser These komme, die ich vorhin gesagt habe, bürgerliche Bildung ist proletarische Bildung oder ist das Gleiche. Das ist so. Wir hatten jetzt im Lesekreis den Rousseau-Text und dort geht es darum, der Mensch ist deshalb Mensch, weil er die Fähigkeit hat, seine Fähigkeiten zu verbessern, zu perfektionieren. Perfektibilität. Das macht den Menschen aus. Das kann er nur tun als Gesellschaftswesen. Im Naturzustand braucht er diese Fähigkeit nicht wirklich. Das ist so jetzt so ein Rousseau-Take. Dann haben wir Smith. Freie Gesellschaft der Warenbesitzer, Austausch von Arbeitsprodukten. Also die Menschen in der Gesellschaft tauschen ihre Arbeitsprodukte aus. Und bei Smith auch sind Arbeitsprodukte letztendlich auch ideelle Dinge. Also was wir als ideelle Dinge bezeichnen würden, Gedanken. Es gibt da das Kapitel über die Religion zum Beispiel. Die Religion ist bei ihm genauso marktförmig organisiert, indem wie er sich das vorstellt. Und die bessere Religion, die setzt sich letztendlich dann halt durch nach Anfrage. So. Und dann habe ich euch diesen Humboldt-Text in die Vorbereitung gegeben, der ist auch recht kurz. Bildung des Menschen ist auch sein Zweck. Also könnten wir sagen, die Perfektibilität ist nicht nur das, was den Menschen zum Mensch macht, sondern das ist auch sein Zweck. Und dafür bedarf es Mannigfaltigkeit der Dinge, an denen er sich bilden kann. In dem Text heißt das Welt, also ein Außen, und Freiheit. Und ich würde sagen, die Freiheit ist hier die Adam Smith vorschwebt. Bei Hegel wird das dann ganz, ganz systematisch. Da ist dann die Bildung des Menschen die Bildung des Geistes. Und die Bildung des Geistes ist letztendlich eine Geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Das ist das bürgerliche Denken und da hat Bildung ihren Platz. Das heißt, Bildung ist hier nicht nur irgendwie Ausbildung, sondern das ist quasi das Herausbilden des Menschen als Mensch. Das ist die bürgerliche Idee. Oder das ist das bürgerliche Freiheitsversprechen. Und da kommt der Bildungsbegriff her. Das hat natürlich beim Individuum, das schreibt der Humboldt ja, mit seiner eigenen Ausbildung zu tun. Aber wenn man das von außen anschaut, dann betrifft es die gesamte Gesellschaft. Jeder macht sein eigenes und trägt damit zur Herausbildung der Gattung des Menschen im Gesamten bei. Ich habe aus einem anderen Text in der Ankündigung noch was von Humboldt geschrieben. Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnden Neigungen, sondern welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Und meine These ist, dass das proletarische Projekt oder die proletarische Bildung, die jetzt dann in der Resolution sich auch findet, oder die Gedanken, dafür sorgen sollen, dass dieser Gedanke, dass die Menschheit sich zum Menschheit herausbilden kann, nur fortsetzt. Da ist kein Bruch in dem Sinne. Was neu ist, ist, dass die Menschen, und hier vor allem Kinder dann in dem Abschnitt, den wir jetzt gemeinsam lesen, von Einflüssen der Arbeitsgesellschaft selbst geschützt werden müssen. Und zwar in einer Weise, dass überhaupt dieses Freiheitsversprechen oder dieser Bildungsgedanke noch fortbestehen kann. Genau. Was könnte denn diese Freiheit noch sein? Ich hatte ja schon gesagt, bei Smith ist Freiheit die Freiheit des Warenbesitzers, der die austauschen kann. Bei Marx gibt es darauf einen Bezug, der sagt, der Arbeiter ist doppelt frei. Der hat einerseits die Freiheit, die ein Bürgerlicher auch hat, aber er ist halt frei von Produktionsmitteln und muss daher seine Arbeitskraft verkaufen, was ihn wieder in eine Situation der Unfreiheit bringt. Und zunehmend wird die Gesellschaft von dieser Lebensweise, vom Arbeiter, das ist das Gros der Bevölkerung. Weshalb dieser Gedanke der bürgerlichen Gesellschaft selbst sein Fundament verliert. Also wenn die Leute sich nicht als Warenbesitzer treffen können, frei, was ist diese Freiheit dann wert? Und das ist die kritische Spitze. Genau, das jetzt erstmal so zum Vorgeplänkel. Ich würde jetzt hier kurz Fragen einschieben und dann zur Resolution übergehen. Falls es denn überhaupt Verständnisfragen gibt. Ja, da pfeift jemand im Flur, das ist auch nett. Genau, ich habe da ja zwei Versionen irgendwie hochgestellt. Es gibt einmal diese englische, die habe ich hochgestellt, weil das tatsächlich ein Abdruck ist, der zu der Zeit auch zirkuliert ist. Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Das war einmal die Resolution des Genfer und einmal des Brüsseler Kongresses. Und dann hatte ich aber auch von Marx den Text Instruktionen für die Delegierten des provisorischen Zentralrats zu den einzelnen Fragen. Ich würde jetzt diesen Deutschen hernehmen und lese das mal vor. Also einmal wichtig ist, ja, findest du dich zurecht? Wenn nicht, ich lese es auch vor. Ist es der hier? Ja, okay. In so einem Gelb, mit so einem gelben Hintergrund. Ja, ich finde das toll. Ja, das ist schön. Genau. Vor dem Kapitel viertens, Arbeit von Jugendlichen und Kindern beiderlei Geschlechts, ist noch das Kapitel Beschränkung des Arbeitstags. Ich weise darauf hin, dass das wichtig ist, weil die Forderung des 8-Stunden-Arbeitstags war die zentrale Forderung der Arbeiterbewegung der Zeit. Es gab die 10-Hour-Bill, die ist durchs englische Parlament gegangen, nur 10 Stunden, und die Arbeiterbewegung forderte 8. So, ne, das war die zentrale Forderung der Zeit. Deswegen möchte ich es hier erwähnen, und ich finde auch, das macht Sinn, dass das da davor kommt, weil ohne den 8-Stunden-Arbeitstag macht auch das, was danach kommt, wenig Sinn. Ich würde sagen, ich lese es mal vor, das ist nicht so ewig lang, ja, das ist so eine Seite. Und wenn mir was dazu einfällt, würde ich was dazu sagen, wenn nicht, würde ich es einfach mal durchziehen. Wir betrachten die Tendenz der modernen Industrie, Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts zur Mitwirkung an dem großen Werk der gesellschaftlichen Produktion heranzuziehen, als eine fortschrittliche, gesunde und berechtigte Tendenz, obgleich die Art und Weise, auf welche diese Tendenz unter der Kapitalherrschaft verwirklicht wird, eine abscheuliche ist. In einem rationalen Zustand der Gesellschaft sollte jedes Kind vom 9. Jahre an ein produktiver Arbeiter werden, ebenso wie kein arbeitsfähiger Erwachsener von dem allgemeinen Naturgesetz ausgenommen sein sollte, nämlich zu arbeiten, um essen zu können, und zu arbeiten nicht bloß mit dem Hirn, sondern auch mit den Händen. Für den Augenblick haben wir uns jedoch nur mit den Kindern und jungen Personen der Arbeiterklasse zu befassen. Ne, auch wir erinnern uns jetzt an Smith. Arbeitsprodukte sollen ausgetauscht werden, also alle sollen arbeiten. Ne? Das ist letztendlich hier diese Kontinuität zur bürgerlichen Vorstellung, die ich stark machen will, weil es oft so stark gegeneinander diskutiert wird. Es gibt natürlich Brüche und Unterschiede. Aber ich mache es extra stark, weil oft in der Debatte darüber immer der Unterschied stark gemacht wird. Wie als wäre da alles so spinnefeind, als könnte Adam Smith mit Karl Marx kein Wort gewechselt haben, weil die sind ja so unterschiedlicher Meinung. Das würde ich zum Beispiel verneinen. Aus physischen Gründen halten wir es für notwendig, dass die Kinder und jungen Personen beiderlei Geschlechts in drei Gruppen eingeteilt werden, die unterschiedlich behandelt werden müssen. Die erste Gruppe soll das Alter von 9 bis 12 Jahren umfassen. Ganz kurz, wenn Sie nachher gehen, nur die Fenster zu, Licht aus, weil ich drüben Vertretung mache, dann mache ich das nachher zu, ja? Ja. 22 Uhr. Okay. Okay, ja. Nur das Bescheid. Top. Ja, machen wir, ne? Machen wir. Ja, ne, die kommen raus immer, ne? Okay. Okay, danke, ne? Unter Licht ist nicht besetzt. Okay. Danke. Ciao. Der möchte seinen 8-Stunden-Tag einhalten. Aus physischen Gründen halten wir es für notwendig, dass die Kinder und jungen Personen beiderlei Geschlechts in drei Gruppen eingeteilt werden, die unterschiedlich behandelt werden müssen. Die erste Gruppe soll das Alter von 9 bis 12 Jahren umfassen, die zweite das von 13 bis 15 Jahren und die dritte das von 16 bis und 17 Jahren. Wir schlagen vor, dass die Beschäftigung der ersten Gruppe in irgendeiner Werkstätte oder mit häuslicher Arbeit gesetzlich auf 2 Stunden beschränkt wird, die der zweiten auf 4 und die der dritten auf 6 Stunden. Für die dritte Gruppe muss eine Unterbrechung von wenigstens 1 Stunde für Mahlzeiten oder Erholung gegeben werden. Ich fand beim ersten Mal lesen unglaublich interessant, dass hier nicht gesagt wird, Kinder sollen nicht arbeiten. Also es war für mich irgendwie mindblowing in einer Weise. Es wäre wünschenswert, mit dem Elementarunterricht vor dem Alter von 9 Jahren zu beginnen. Doch wir beschäftigen uns hier nur mit dem unerlässlichsten Gegengift gegen die Tendenzen eines gesellschaftlichen Systems, das den Arbeiter herabwürdigt zu einem bloßen Instrument für die Akkumulation von Kapital und die Eltern durch ihre Not zu Sklavenhaltern, zu Verkäufern ihrer eigenen Kinder macht. Bildung ist hier Kinderschutz, könnte man sagen. Das Recht der Kinder und Jugendlichen muss geschützt werden. Sie sind nicht imstande, für sich selbst zu handeln. Es ist deshalb die Pflicht der Gesellschaft, für sie einzutreten. Wenn die Bourgeoisie und Aristokratie ihre Pflichten gegenüber ihren Abkömmlingen vernachlässigen, so ist es ihre eigene Schuld. Das Kind, das die Vorrechte dieser Klassen genießt, ist dazu verurteilt, auch unter ihren Vorurteilen zu leiden. Mit der Arbeiterklasse steht es ganz anders. Der einzelne Arbeiter ist nicht frei in seinen Handlungen. In zu vielen Fällen ist er sogar zu unwissend, die wahren Interessen seines Kindes oder die normalen Bedingungen der menschlichen Entwicklung zu verstehen. Der aufgeklärtere Teil der Arbeiterklasse begreift jedoch sehr gut, dass die Zukunft seiner Klasse und damit die Zukunft der Menschheit völlig von der Erziehung der heranwachsenden Arbeitergeneration abhängt. Ich verweise auf diesen Humboldt-Text, dass die Bildung das Herausbilden der Menschheit als Gesamtes ist, was sich hier gerade auch widerspiegelt. Er weiß, dass vor allem anderen die Kinder und jugendlichen Arbeiter vor den verderblichen Folgen des gegenwärtigen Systems bewahrt werden müssen. Das kann nur erreicht werden durch die Verwandlung gesellschaftlicher Einsicht in gesellschaftliche Gewalt. Und unter den gegebenen Umständen kann das nur durch allgemeine Gesetze geschehen, durchgesetzt durch die Staatsgewalt. Bei der Durchsetzung solcher Gesetze stärkt die Arbeiterklasse keineswegs die Macht der Regierung. Im Gegenteil, sie verwandelt jene Macht, die jetzt gegen sie gebraucht wird, in ihren eigenen Diener. Sie erreicht durch einen allgemeinen Gesetzakt, was sie durch eine Vielzahl isolierter individueller Anstrengungen vergeblich erstreben würde. Interessant ist hier, und das können wir vielleicht dann noch im Anschluss noch diskutieren, dass hier der Staat angerufen wird. Das ist zum Beispiel beim 8-Stunden-Tag und so nicht so. Das ist aber bei dieser Thematik so. Und die liefern ja auch die Begründung direkt. Und ich finde auch, dieser Verweis aufs Gegengift sagt, warum. Es ist quasi so sehr die Existenz der Arbeiterklasse und deren Wohl gefährdet, dass diese Reform als notwendig erscheint, um überhaupt noch von einer Arbeiterklasse was erwarten zu können, was die Freiheitsbewegung angeht. So würde ich das interpretieren. Von diesem Standpunkt ausgehend erklären wir, dass es weder Eltern noch Unternehmern gestattet werden darf, die Arbeit von jungen Personen anzuwenden, es sei denn, sie ist mit Erziehung verbunden. Unter Erziehung verstehen wir drei Dinge. Erstens, geistige Erziehung, ohne weitere Erläuterung. Zweitens, körperliche Erziehung, wie sie in den gymnastischen Schulen und durch militärische Übungen gegeben wird. Drittens, polytechnische Ausbildung, die die allgemeinen Prinzipien aller Produktionsprozesse vermittelt und gleichzeitig das Kind und die junge Person einweiht in den praktischen Gebrauch und die Handhabung der elementaren Instrumente aller Arbeitszweige. Vielleicht letzter Punkt vorweg. Aller Arbeitszweige war zu der Zeit noch einigermaßen überschaubar. Ich habe mir schon mal überlegt, alle Arbeitszweige, wild. Ne? Deswegen, ich glaube, wir können die Resolution nicht noch mal genau gleich einfach verabschieden. So auch so viel zur... ich sehe kritische Blicke. Körperliche Erziehung... ist, glaube ich, klar. Geistige Erziehung bleibt hier offen. Ich hatte damals bei der Auseinandersetzung, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich wollte dann irgendwie noch wissen, was ist denn das jetzt? Ne? Ich hatte dann so irgendwie im Kopf, das ist bestimmt irgendwie das, was wir so unter Allgemeinbildung kennen. Ne? So Gemeinschaftskunde, Geschichte und so. Und habe dann in den Mitschriften der Sitzungen des Generalrats der Ersten Internationalen tatsächlich dazu noch Debatten gefunden. Und es ist tatsächlich so, dass dort wild diskutiert wurde, was denn an den Schulen an allgemeiner Bildung in diesem Sinne, Gesellschaftskunde und so weiter, gegeben werden soll. Und ungefähr 68, also 1868, zwei Jahre später, kommen sie dann zu dem Schluss, dass es eigentlich bei dieser geistigen oder Allgemeinbildung darum geht, grundsätzliche, sagen wir, Fähigkeiten des Denkens zu vermitteln. Also Logik, Algebra, Grammatik. Und da gibt es dann auch noch das Zitat, ich weiß nicht von wem aus dem Rat, das war ein Tory, also ein britischer Rechter, der wird bei der Vermittlung von Grammatik nicht allzu viel versauen können. Ne, also das ist so, was damit gemeint ist. Zusätzlich wird dann noch gesagt, und das ist vielleicht auch spannend noch in dem Zusammenhang, dass diese Allgemeinbildung, wie jetzt wir sie verstehen würden, tatsächlich was ist, was die Erwachsenen in Seminaren sich aneignen sollen, gerne auch mit einem Lehrer. Das heißt, das ist etwas, was die Erwachsenen dann quasi für sich selber klären sollen. Ich fand das interessant, ne? Weil womit wachsen die Kinder denn dann auf? Ne? Was lernen die? Wahrscheinlich das, was ihre Eltern dann denken. Und das ist wahrscheinlich genau das, was gewollt ist. Dass der Staat da keinen Einfluss hat. Oder die Kirche. Sehr oft zu der Zeit ja noch die Kirche. Genau. Dann lese ich den Rest voll vor. Der Einteilung der jugendlichen Arbeiter sollte ein stufenweise fortschreitender Kursus der geistigen, gymnastischen und polytechnischen Ausbildung angepasst sein. Die Kosten für die polytechnischen Schulen sollten teilweise durch den Verkauf ihrer Produkte gedeckt werden. Die Verbindung von bezahlter produktiver Arbeit, geistiger Erziehung, körperlicher Übung und polytechnischer Ausbildung wird die Arbeiterklasse weit über das Niveau der Aristokratie und Bourgeoisie erheben. Es ist selbstverständlich, dass die Beschäftigung aller Personen vom 9. bis einschließlich 17. Jahre des Nachts und in allen gesundheitsschädlichen Gewerben durch Gesetze streng verboten werden muss. Das wurde auf dem Kongress von den drei großen dort anwesenden, sage ich mal, Sektionen verabschiedet. Diese Sektionen sind einerseits die Engländer, da vorne mit dabei Marx, und die Erfahrungen, die sie gesammelt haben in den Arbeitskämpfen der Trade Unions, also dieser ersten Gewerkschaften. Dann die Franzosen, die maßgeblich von Pierre Proudhon, ich glaube Proudhon, von Proudhon geprägt waren. Und Proudhon würde ich so ein bisschen zusammenfassen als so ein Handwerkersozialismus, könnte man das nennen. Das ist auf der Grundlage von Smiths Austauschideen, sollten die einzelnen Handwerker ihr Arbeitsprodukt komplett aneignen und dann über so selbst eingerichtete, selbstverwaltete Banken quasi untereinander austauschen. Das ist so sein Föderalprinzip. Da kommen die her. Und dann Deutschland, was stark unter dem Einfluss von dem, was wir irgendwie deutschen Idealismus nennen, Sturm und Drang deutschen Nationalismus, dann auch nationalistischen Bewegungen, diese Leute, die damals gekämpft haben, 1848, 49, Paulskirchenparlament ist hier vielleicht Leuten bekannt, Leute aus diesem Spektrum, die damals dort die Linken waren, die weitgehenden Reformen wollten, die sind dort hauptsächlich und Handwerkerverbände aus der Schweiz, hauptsächlich die Schweiz, die sich auch sehr stark mit den Grütli-Vereinen dort, auch so eine frühe Arbeiterbewegung, verbinden. Der Grütli-Verein hat das Einstimmungslied an dem Kongresstag gesungen, einfach nur so für die Random. Ja. Eine Frage, ich habe die Timeline nicht mehr ganz im Kopf, waren 1866 schon oder noch die Anarchisten, also Bakunin und so, dabei? Die kommen später. Okay. Interessanterweise werden die Proudhonisten aber auch als Anarchisten geführt. Ja. Und das ist aber, finde ich, mit dem, was wir heute so unter Anarchismus verstehen, schwierig zu vereinbaren. Deswegen sage ich lieber Handwerkersozialismus, ne, weil das glaube ich, besser trifft. Ne? Und auch, wenn man die als Anarchisten labelt, ist es auch interessant, dass sie hier für den Einsatz der Staatsgewalt sind. Ne, ich glaube, das würde sonst nicht funktionieren, so in der Weise. Interessant ist aber, wenn man der Kongress war so organisiert, dass die einzelnen Sektionen zu den verschiedenen Punkten, die uns hier vorliegen, einen Text schreiben sollen, ihre Gedanken, sogenannte Memoire oder Denkschriften. Und das, was wir jetzt hier gelesen haben im Deutschen, das war von Marx für die englische Sektion und den Generalrat, der das quasi so einstimmig diskutiert hatte. Das gibt es aber auch von den Franzosen. Und auch von den Schweizern und den Deutschen. Und das kann man sich natürlich auch noch alles reinziehen. Aber interessant ist, dass die Franzosen zum Beispiel dagegen waren, dass also sich teilen in zwei, die haben extra zwei Manuskripte zu diesem Erziehungspunkt und sich spalten in einen, der sagt, nee, Bildung ist Vätersache. Ne, ist Vätersache. Und wenn schon Lehrer, dann sollen die Väter diese Lehrer bestellen. Und da merkt man, glaube ich, diesen Handwerker-Background noch. Weil für die Briten stellt sich diese Frage schon gar nicht mehr. Die können, also welcher Arbeiter kann sich das denn leisten? Ne? Und das ist das, was so eine Ungleichzeitigkeit aufzeigt. Ne? Das ist Arbeiterbewegung, aber die haben schon noch auch andere Voraussetzungen, aus denen die kommen und diskutieren. Die Franzosen merken aber, dass das, was sie quasi bei Proudhon gelernt haben, auch nicht mehr ganz hinreichend ist, weshalb sie sich hier in zwei Meinungen aufspalten. Und die zweite sagt, ja, also wir brauchen schon Schulbildung und wir sind dagegen, dass Mädchen die volle Schulbildung kriegen, aber die sollen wenigstens so das Gröbste kriegen. Ne? Und Schulbildung, das soll aber schon so sein, dass die Gesellschaft das bereitstellt, aber nicht kostenlos, sondern da sollen alle irgendwie was für bezahlen. Das ist den ganz, ganz, ganz wichtigsten Streitpunkt auf dem Kongress. Und die Deutschen, oder hauptsächlich der Philipp Becker, so ein Weggefährte von Engels, die sind bei diesem Punkt zumindest in so einem In-Between. Die sagen, ganz wichtig ist, dass alle Bildung erfahren und dass die Frauen- und Kinderarbeit beschränkt wird, weil Prostitution so was Schlimmes ist. Also das widerspricht der Sittlichkeit. Deswegen muss das abgeschafft werden. Und Prostitution betrifft ja auch nicht nur Frauen, sondern auch Kinder. Und dass das zu einer moralischen Degeneration führt. So von der ganzen Arbeiterklasse, das ist so, wo die so hauptsächlich herkommen. Und die sagen dann aber auch, Bildung für alle Kinder und aber auch ihrer, sag ich mal, Aufgabe, die sie später in der Gesellschaft haben sollen, entsprechend. Weshalb Mädchen lernen sollen, wie es dann da heißt, die Chemie der Küche zum Beispiel. Ist, Ja, ich finde es aber wirklich, wenn man jetzt so ein bisschen so eine Stufenleiter machen sollte, irgendwie finde ich es schon auch interessant, dass sie dann doch irgendwie näher also zwischen den Engländern und den Franzosen so ein bisschen stehen, weil sie wenigstens so sehen, ja, aber die müssen ja auch vorbereitet werden auf ihren Job dann. Die haben denen es zwar nicht so frei zu wählen, aber da müssen ja wenigstens gut vorbereitet werden. Die Franzosen eher so sind, haltet die mal eher so dumm. Also so, ja, und das aber alles aus ihren Hintergründen. Und der Bäcker, der sitzt in der Schweiz, ne, in der Republik und hat da halt auch was anderes vor sich. Was aber alle teilen, ist halt, dass sie diese Krisenproblematiken, die ich vorhin beschrieben habe, alle sehen, aber halt vor einem anderen Hintergrund und Ausblick besprechen. Und Marx halt im Industriezentrum Europas ist da quasi am fortgeschrittensten Punkt dieser Entwicklung, die sich dann später bei allen wiederholen sollte, aber nicht mehr identisch zu England, weil die Staaten dann diese Fabrikgesetzgebung teilweise übernehmen, obwohl die Problematiken noch gar nicht so schlimm sind. Auch hier wieder Ungleichzeitigkeiten und Gleichzeitigkeiten. Auch interessant ist ja, dass die zum Beispiel die Franzosen das, was hier steht, trotzdem gesagt haben, ja, das überzeugt uns. Ne, weil aus dem, was aus ihrer Denkschrift hervorging, macht es ja gar keinen Sinn. Und das war für mich, jetzt kommen wir zu den großen Aha-Momenten, so ein Zeichen, wenn wir heute über diese Vergangenheit reden, dann reden wir oft über die Internationale und den Kampf der Anarchisten und der Marxisten und den glorreichen Sieg des Marxismus oder wahlweise dem tyrannischen Sieg des Marxismus, also je nachdem aus welcher Sichtweise man das so beschreibt. Und hier in dieser Frühphase sehe ich so unglaublich viel Kooperation und Einigkeit, was so diese Grundthematiken angeht und auch so einen Einigungswillen. Ich möchte jetzt, bevor wir dann noch irgendwie das irgendwie gemeinsam diskutieren oder wirken lassen, noch was vorlesen. Und zwar ein Zitat von diesem jetzt schon bekannten Johann Philipp Becker, der die Schweizer Sektion angeführt hat und der damit betraut war, diese Resolution abzudrucken. Die Resolution und alle Akten zur Resolution, also alle Zusätze, wurden an der Schweizer Grenze in Frankreich konfisziert und sind nie wieder aufgetaucht. Weshalb man sich dann behelfsmäßig tatsächlich auf das von Marx Geschriebene einfach geeinigt hat, weil die Resolution war nicht mehr aufzufinden. Es gibt allerdings noch eine Quelle, wo die in Teilen in Gänze ist. Und das ist in der sozialdemokratischen Zeitschrift Der Vorbote, auch in Genf erschienen. Und da schreibt er als Vorwort, ich hatte die Hoffnung, dass es hier vielleicht mit drin stehen würde, in dieser englischen Ausgabe, auch hier leider nicht. Und das finde ich ganz spannend, auch für dieses, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Streit. Eigentlich, aber wir fokussieren uns da irgendwie so sehr drauf, welche ideologischen Kämpfe quasi ausgefochten wurden und wer die gewonnen hat. Zitat: Es ist Aufgabe der Internationalen Arbeiterassoziation, die spontanen Bewegungen der Arbeiterklasse zu vereinigen und zu verallgemeinern, doch nicht ihnen irgendein doktrinäres System zu diktieren oder aufzudrängen. Man findet das in dem englischen Text unter den vier Cooperative Labour. Stark, da ist es doch drin. It is in the business of the International Workers Association. Ja, geil. Ne, da ist es da drin. Es ist auch drin. Boah, bin ich echt so blind? Boah, scheiße. Ja, guck mal, Leute. Ah, dann ist da aber im fünften Punkt taucht es dann da auf. Okay. Ja. Ja, stark. Guck mal. Ja, dann nimmt es mal zurück, aber es ist auf jeden Fall so, dass es in dieser Ursprungsausgabe als Präambel vorangestellt war, was ich halt interessant finde, weil es auch nochmal die Wichtigkeit dessen zumindest damals irgendwie nochmal markiert hat, ne? Und auf welcher Grundlage die Leute da zusammenkommen. Ja, aber gut, dass ihr mich da noch korrigieren konntet. Ich bin froh, dass es da in diesen Texten steht, weil ich finde es ein ganz ganz wichtigen Punkt, der, glaube ich, auch der Geschichte gerechter wird, als da gab es diese ideologischen Kämpfe. Zumindest so meine Erfahrung mit der Auseinandersetzung der Quellen. So, ich habe hier noch ein kleines Resümee. Die Resolution der IAA, also Ersten Allgemeinen Arbeiterassoziation oder Internationalen, als Versuch, das bürgerliche Freiheitsversprechen durch ihre Krise hindurch zu verwirklichen. Also das Freiheitsversprechen der bürgerlichen Gesellschaft durch die Krise der bürgerlichen Gesellschaft hindurch zu verwirklichen, vor dem Hintergrund neuer produktiver Produktivformen. Das ist letztendlich, was man da so drüber oder drunter schreiben könnte. Und das findet sich dann auch in diesen Absätzen zu Gewerkschaften, zu Kooperationsarbeit, zur Frage des Streiks. Ne? Inwieweit können wir das unterstützen, unterstützen das nicht? Genau. Und wichtig dann noch, einerseits neuer kollektiver Produktionsformen, allerdings auch einer eigenständigen politisch-ökonomischen Organisation der Arbeiter als Arbeiter. Ne, das ist neu, das ist nicht mehr der dritte Stand als Sammelbewegung. Jetzt eher philosophisch betrachtet, könnte man sagen, Bildung ist die Linke. Weil dieses Versprechen, der Mensch kann sich selbst herausbilden zu sich selbst, ne? Das sei das eigentlich Menschliche. Und da gibt es auch irgendwie keine Grenze und nicht wirklich ein Ziel. Das könnte man sagen, ist, was die Linke ausgemacht hat. Dieses Versprechen, der Mensch kann sich zu sich entwickeln und was er ist, ist Freiheit. Genau, also das Fortschreiten der Gattung im Bewusstsein der Freiheitsmöglichkeit ist letztendlich Bildung. Und das wäre dann ja wieder das, was die proletarische Bewegung mit der bürgerlichen teilt. Und dann habe ich noch eine Einschränkung, zumindest dort, wo Bildung mehr als Ausbildung Einzelner zu Arbeitskräften bedeutet. Und dann noch eine Einschränkung, wenn ich jetzt sage, Bildung ist die Linke, dann meine ich jetzt nicht, hier gemeinsam sitzen und schwadden ist die Linke, sondern Bildung heißt ja dort eine Gesellschaft, die sich selbst herausbildet zu was anderem. Ne? So. Im Zentrum der Frage dort dieser Zeit steht die politische Macht und ohne die politische Macht zu haben, ist auch das letztendlich in den Wind gesprochen, was diese Resolution damals von 1866 wollte. Damit wäre ich jetzt erstmal am Ende, mir ist schon der Hals rau. Ich habe jetzt auch ewig gequatscht, aber ich hoffe, das war okay. Und genau, würde jetzt noch einladen, Fragen zu stellen, nochmal vielleicht das eine oder andere zu diskutieren, vielleicht auch, was im Text irgendwie spannend war bei der Lektüre oder auch eigene Erfahrungen mit Thema Linke und Bildung. Was gab es denn da für große Auseinandersetzung der letzten Jahre, was können wir vielleicht kontrastieren, was ist heute das große Schlagwort, so in die Richtung. Danke. Bitte. Ich fand es sehr anregend. Ich habe mir 7 Fragen, glaube ich, aufgestellt. Aber ich will jetzt nicht alle runterrattern. So viel Todsünden gibt es auch, ne? Nein, jetzt. Okay, mach mal. Aber erstmal dieser Punkt, Bildung ist die Linke. Aber das ist ja quasi so, du hast ja gesagt, es geht eigentlich um die Frage von politischer Macht. Also es ist eigentlich so das Versprechen, was irgendwie erst mit einer befreiten Gesellschaft zu erreichen wäre. Während es im Jetzt-Zustand ja sowas super Pragmatisches ist. Du hast schon gesagt, es ist quasi nur Grammatik, Logik und Rechnen. Nee, der Unterschied ist zu machen zwischen Bildung in dem Begriff, den Humboldt fasst, als so ein Menschheitsauftrag. Da würde ich sagen, das ist quasi die Linke. Quasi, ne? Ich mache hier so einen sehr starken Punkt, der sich wahrscheinlich nicht durchhalten lässt. Und Ausbildung, also was wir so landläufig als Lernen kennen. Und ich glaube, wir haben, wenn wir heute von Bildung sprechen, sehr oft diesen Ausbildungsbereich vor allem vor Augen. Ne, so ein Versprechen irgendwie, dass die Gesellschaft sich als Ganzes irgendwie irgendwo hinbewegen könnte und das am besten irgendwie noch mit Freiheit. Ich glaube, das ist so landläufig jetzt nicht unbedingt, was man mit Bildung verbindet, sondern das wäre das, was hier die Irritation heute sein könnte. Ne? Boah, wo ist das denn eigentlich abgeblieben? So, das ist sekundär. Ne? Und vielleicht auch in den linken Debatten. Ne? Also ich hatte mir noch aufgeschrieben, ich hatte es vorhin schon angedeutet mit dem Studiengebührenprotesten. Es geht ja häufig, sehr, sehr, sehr häufig um die Frage von Chancengleichheit und Schule. Und jetzt gut, 1866, ne, das ist nochmal eine andere Zeit. Aber da geht es jetzt nicht um Chancen. Da geht es um die Chance, dass die Arbeiterklasse die Gesellschaft verändern kann. Aber es geht jetzt nicht um die Chancen von Einzelnen und einen fairen Markt der Arbeitskräfte. So, ne? Ich finde, das ist das, was hier jetzt mit Bildung ist, die Linke gemeint wäre, dass das eben nicht nur dieser faire Markt der Arbeitskräfte ist und dass wir den erreichen sollen. Worauf ich hinaus wollte, ist, glaube ich, diese Form von Bildung irgendwie an diese politische Aufgabe geknüpft ist und nicht was ist, was jetzt so in der bestehenden Gesellschaft irgendwie errungen werden kann. Und dass das, was irgendwie so die Bildungspolitik ausmacht, ja irgendwie dann sowas so viel Minimaleres hat. Ne? Also, wie gesagt, dieses Lesen und Schreiben und so weiter und so fort, um überhaupt auch so am politischen Leben teilhaben zu können. Ja, also gesunden Körper haben, sag ich mal, ne? Das ist ja damit drin, dass man nicht, also dass man irgendwie halbwegs den verwenden kann in alle Richtungen, dass man sich im Arbeitsbereich möglichst überall irgendwie einbringen kann und da auch einen Überblick hat. Und Lesen, Schreiben, Rechnen, Logikformen, was da übers Rechnen jetzt hinausgeht, da so gehe ich von aus, dass es da so um philosophische Kategorien geht oder so vielleicht. Ne? Sowas in die Richtung ist da wohl gemeint. Es lässt sich jetzt ja auch nicht mehr so gut rekonstruieren. Ich denke halt irgendwie so, dass es sowas ganz anderes ist, als wofür die Linke seit der neuen Linken, seit den 60er, 70er Jahren irgendwie eintreten würde und vielleicht auch heute, wenn es irgendwie so viel darum geht, weiß ich nicht, sich irgendwie selber aufzuklären über seine eigenen Privilegien oder sowas, was vielleicht so Forderungen sind, die Linke irgendwie an Universitäten stellen würden. So, das muss es doch irgendwie geben. Es muss irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Gender Studies geben oder so, damit wir irgendwie, naja, letztlich von diesen Institutionen zu kritischeren Menschen erzogen werden. Ja, vielleicht noch eine Antwort, dann würde ich, glaube ich, sagen, haben wir das diskutiert. Interessant ist ja hier, es gibt schon die Forderung an den Staat, ne? Der soll diese Schulen einrichten, der soll die Kinder, also per Dekret dafür sorgen, dass die Kinder in die Schulen gehen. Heute ist aber so diese Forderung, der Staat solle auch quasi diese Inhalte transportieren. Und da wäre hier genau das, wo die sagen würden, nee, auf gar keinen Fall, der Staat soll sich da raushalten. Wir bilden die Arbeiter selber, ne? In der zweiten Resolution von 1868, die in dem Englischen mit drin ist, da gibt es noch diesen kleinen Abschnitt zur Bildung. Da heißt es ja, ey, wir sind in einem Zustand, in einem gesellschaftlichen Zustand, in der eine rationale Form von Ausbildung und Bildung überhaupt nicht, also von überhaupt nicht möglich ist. Und wir haben in der Resolution von Genf irgendwie das Nötigste verabschiedet, aber es müssen Arbeiterbildungsvereine gebildet werden. Ne? Wo die Arbeiter sich gegenseitig diese Inhalte vermitteln. Und ich finde, das ist hier interessant, weil das vielleicht auch nochmal so eine Frage von Revolution und Reform, ne? Oder und aufwirft. Und auch die heutige Linke müsste sich die Frage stellen. Ne? Ich bin jetzt nicht so stark zu sagen, oder ich fühle mich nicht in der Lage zu sagen, das ist per se schlecht, Inhalte in der Schule zu vermitteln. Ich glaube, das müsste eine Linke für sich als Frage mitnehmen und klären. Ja, und nicht bei allem, was gerade ansteht, immer direkt den Staat adressieren. Das ist so, was mein Eindruck ist. Es wird halt im Moment aus Mangel anderer Möglichkeiten immer der Staat adressiert. Vielleicht so viel. Also meinst du, dass sie die Güter, also die Bildung, vergesellschaftet werden sollen, statt bloß verstaatlicht werden sollen? Das wäre ein großer Unterschied. Da würde ich aber direkt die Frage stellen, wer vergesellschaftet die denn? Ja, zum Beispiel die Arbeiter. Genau, also das wäre jetzt hier die Frage. Ne? Also, vielleicht wäre hier noch die Frage, die Anschlussfrage zu stellen: Wie geht es denn weiter? Jetzt hat der Staat das per Dekret durchgesetzt mit den Schulen und so, aber wie geht es denn weiter? Ne? Das wäre vielleicht da noch jetzt spannend, wenn wir jetzt in die Geschichte gucken. Wenn wir jetzt über heute reden, dann stelle ich direkt die Frage: Wer soll es machen? Ne? Wer soll das vergesellschaften und zu welchem Zweck? Grundsätzlich würde ich sagen, die geschichtliche Schablone in einer Weise gibt das her. Man würde sagen, ja, wenn, dann muss es vergesellschaftet werden, weil sonst wird es nur ein Mittel in den Händen des Staats zur Unterdrückung. Ne, das steht ja hier drin. Das ist ja hier quasi eine Ausnahme, dass die Macht des Staates hier sich gegen sich selbst kehrt in diesem Fall. Hatten wir ja gerade zusammen. Kannst du vielleicht, um das nochmal klarer zu machen, auch nochmal sagen, du hattest das angesprochen, mit dem 8-Stunden-Tag zum Beispiel hatte das eine andere Qualität? Das war jetzt nicht so eine Bitte an den Staat. Wie kann man das so verstehen? Was hatte das für einen Charakter? Auch hier gibt es einen Doppelcharakter. Ne? Also es gibt einerseits die Forderung, das auch zu verankern, weil es gibt auch den 10-Stunden-Tag, ne, die 10-Hour-Bill. Aber es war klar, die 10-Hour-Bill wurde quasi durch die Streikbewegung erkämpft. Die ist nicht vom Himmel gefallen. Und das ist denen dort bewusst. Aber als so hier Gegengift quasi wird der 8-Stunden-Tag gefordert. Hier in dem Text, in dem Englischen, einen Moment, da gibt es diesen, nicht nur Hours of Labor, sondern diesen Beitrag über die Schulen oder die in the hands of the capitalist. Hier, the question of education, ne? Connaissant, glaube ich, oder, that it is impossible at present to organize a rational system of education, the Congress invites the different sections to establish courses of public lectures on scientific and economical subjects and do to remedy as much as possible the shortcomings of the education actually received by the working man. It is understood that a reduction of the hours of labor is an indispensable preliminary condition of any true system of education. Ne, also, die Arbeiterklasse ist so schlecht dran, dass diese staatlichen Eingriffe als notwendig erachtet werden, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, die Arbeiterklasse in politischen Zustand bringen zu können. Ne, vielleicht so. Und daraus jetzt zu ziehen, ja, die waren für Reformen und Sozialismus heißt Reform oder so, wäre, glaube ich, eine Verkennung der Lage, in der sie sich befinden. Also nach 1848 ist die Linke, nicht nur jetzt die proletarische, sondern auch die bürgerliche, komplett zusammengebrochen. Die vielen Leute, die es noch gab, wurden entweder ins Ausland verdrängt, also mussten in jeweils andere Staaten flüchten oder wurden mit Repressionen überzogen. Und in dieser Zeit gab es Weltwirtschaftskrisen, die Leute waren am Arsch. So, ne? Also wirklich so mit Verhungern in den Straßen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund erklärt sich das nochmal mehr. So, ne? Also wenn ich sage es mal, wenn man verhungert oder eigentlich nicht mehr zum Schlafen kommt, wie soll man denn da noch politisch arbeiten? Wobei die Linke heute ja auch noch so argumentiert, oder? Also wenn es irgendwie um Reformvorschläge quasi geht, die an den Staat gerichtet werden, also sei es irgendwelche Krankenversicherungen oder bedingungsloses Grundeinkommen oder so, dann wird ja auch so gesagt, ja, das ist noch nicht Sozialismus, aber das soll irgendwie so dieses Terrain schaffen und überhaupt diese Grundvoraussetzung. Ja, 1866 ist halt nicht 2024, ne? Also ich sag mal so, da jetzt so mit Adorno oder so, es gibt ja auch in der Freizeit mannigfaltige Weisen, wie man wieder in den Produktionsprozess eingebunden wird. Und das war zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so. Na, also jetzt hier, ich nur ein Beispiel, wird es sehr plastisch, ne, aber so Instagram-Doom-Scrolling, wie das heute heißt, ne, man scrollt so bis an die Augen fast abfallen, diese Form von Ablenkung und sowas gab es ja auch noch nicht. Ne, das wäre so mein Argument, wenn heute jemand so kommt, dann sage ich, ja, und das heißt doch nicht automatisch, dass Leute sich dann betätigen. Das hieß es auch damals nicht. Aber Ich glaube, heute ist es nochmal schwierig. Da müssen nochmal mehr Dinge in Betracht gezogen werden, würde ich jetzt mal sagen. Auch damals haben sich Leute gefreut, im 8-Stunden-Tag, dass sie einfach saufen gehen konnten. Klar. Ne? Also der aufgeklärteste Teil der Arbeiterklasse, sag ich mal. Den brauchen wir nicht. Also ich gebe davon. Egal. Ne? So, aber das, so reicht's. So würde ich da jetzt drauf antworten. Es ist auch interessant, dass sich diese vortragende Plenumsituation da nicht so auflöst, ne? Als hätte ich jetzt auf diese Fragen den Stein der Weisen. Weitere Fragen, auch von dir gerne oder anderen? Vielleicht ein bisschen weitreichende Frage, weil ich dazu ja. Gedanken interessieren. Das fällt mich total. Ich erst die Schwierigkeit sehe, ist, dass Linke irgendwie Anspruch haben, Bildung und nicht eine Ausbildung zu machen, theoretisch. Das ist ja eigentlich der Anspruch, den so die Arbeit in Wien hatte, ganz oft. Dass sie aber tatsächlich ganz oft die Leute selbst lieber Ausbildung statt Bildung wollen. Also ich merke das total, das ist immer so ein Thema, auch bei den Organisationen, wo ich bin. Also zum Beispiel irgendwer aus der Bildungskommission der Linkspartei, das sind ganz vernünftige Leute, die irgendwie Plan von denen haben, hatte mal die schlechte Idee, eine Google-Forms-Umfrage zu machen, was die Kreisverbände denn für Bildungsangebote wollten. Und es waren ausschließlich, wie mache ich Videos für Instagram, wie mache ich eine schöne Web, also nur Computernachhilfe. Und vielleicht noch so, wie mache ich einen schönen Wahlkampfstand, aber gar nichts, was politisch ist und was man nicht in genau der gleichen Form bei der FDP oder bei der CDU halten könnte. Natürlich ist es ja auch schön, wenn die Leute ihre Instagram-Videos machen, aber das wird dann so ein bisschen diskutiert und dann war das Ergebnis der Kommission, ich glaube, wir machen nicht nochmal so eine Umfrage, was ich richtig finde. Aber also, ich fände das spannend, sich so ein bisschen. Also ich muss da halt an ein paar Stellen auch dran denken, dass das halt so ein Widerspruch ist, der mir auch begegnet, was glaube ich einfach ein Ding ist, das so blöd und arrogant es vielleicht klingen kann, Leute, die noch keinen Kontakt mit Thema Bildung zu Thema X hatten, oft gar nicht wissen, dass sie über Thema X noch etwas wissen sollten. Also ich merke das so bei der Frage von Theoriefeindlichkeit in der Linken oft, dass es so ein... Es gibt wenig Leute, die so ein bisschen Theorie wollen, sondern es ist oft ein Ding von... Leute sind entweder mega komplett am Abwehren und wenn sie dann aber einmal angefangen haben, dann sind sie auch viel interessierter. Das ist jetzt wegführender. Grundpunkt war, Leute wollen eigentlich Ausbildungsangebote und sich jetzt mit diesen übergeordneten Fragen gar nicht so sehr auseinandersetzen. Ne, so jetzt zum Beispiel, dein Beispiel war jetzt Linkspartei mit dieser Umfrage. Da eine Spitze, wo kommt man denn da hin, wenn man macht, was die Leute wollen? Das wäre ja ganz dramatisch. Nee, also grundsätzlich würde ich das mal so rum aufziehen und das so ein bisschen symptomatisch für heute sehen. Ne? Also es scheint ja wohl auch ein Misstrauen zu geben, dass einem so Metareflexionen, nenne ich das jetzt mal, was bringen würden. Ne? Und da wäre jetzt die Frage zu stellen, warum ist das so? Ne? Oder liegt es vielleicht an den Bildungsangeboten selber, dass die vielleicht jetzt nicht, ich sag mal, zu hochlevelig oder sowas sind, sondern dass die vielleicht an der Lebensrealität vorbeigehen oder so? Ne? Also wenn wir jetzt über diese Zeit sprechen oder vielleicht dann noch in größerem Ausmaße dann nach der Gründung des Arbeiterbildungsvereins in Deutschland, den großen Welle der Sozialdemokratie, und der goldenen Zeit der SPD, da haben wirklich diese Arbeiter in diesem Arbeiterbildungsverein diese Schriften diskutiert, weil die da ein Interesse dran hatten. Und jetzt diese Idee, wir müssten das jetzt auch machen, weil das wäre irgendwie gut für jemand. Ich glaube, das ist nicht so, ich sag mal, organisch. Also das hat immer so einen künstlichen Charakter. Ne? Wir müssen jetzt irgendwie die Weisheit an die Leute ranbringen. Aber was ist, wenn die daran kein Interesse haben? Ne? Da ist der Konflikt. Ne? Und wie man das erzeugt, bin ich jetzt vollkommen überfragt. Aber ich glaube, man sollte es ernster nehmen. Ne? Das ist nicht nur so ein, die sind irgendwie blöd, die wollen das nicht, sondern das hat was mit heute zu tun. Das hat auch vielleicht mit Scheitern der Linken zu tun, jetzt so als These, ne, dass man vielleicht diesen großen Gedankengebäude nicht mehr so traut. Ne? So einfach jetzt nur so kleine Impulse. Ich kann das nicht lösen jetzt. Aber du hast ja auch gesagt, du willst von mir da irgendwie Gedanken zu hören. Ja. Das ist, glaube ich, auch mit Zeit- und Energiefragen zu tun. Also ich erinnere mich da an ein Gespräch mal mit einer Frau, die so damals so um die 40 war und die sich dann aufgeregt hat über die jungen Leute, die nicht mehr irgendwie als Punks saufen auf der Straße sitzen, sondern da irgendwie ihre Karriere betreiben. Das fand die scheiße. Okay. Ja, okay. Ja, aber wenn du dazu, damals hatte sie eben die Zeit und sie hat ja, da sie eben entsprechend die Privilegien auch hatte, auch die Möglichkeit, das mal ein paar Jahre zu machen oder eine, irgendeine Zeit zu machen und trotzdem irgendwie sich noch durchzuwurscheln. Und dieses Durchwurschteln, das wird immer schwieriger. Und dementsprechend auch die Kapazität zu haben, etwas zu tun an Bildung, was jetzt nicht Ausbildung ist. Und einfach sagen, das nützt mir jetzt nichts, sondern das führt dazu, dass ich als das kritische Denken lerne und die Phänomene der Welt begreifen zu lernen. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, wo ich natürlich auch nicht weiß, wie man da rauskommen soll. Außer durch Arbeitskämpfe so, ne? Allgemein, aber. Ja, ich finde grundsätzlich, also zu sagen, ja, die Anforderungen an die Leute, vor allem wenn die jetzt nicht nur ihr Leben der Revolution hingeben wollen, sondern vielleicht auch ein bisschen was von haben, ne, so an Lebensglück, zum Beispiel, wenn wir in Urlaub fliegen, dann müssen die gucken. Ne? Dann müssen die, hier, ich habe hier dieses Buch noch liegen, die Produktion von Kopfarbeitern, so ein 70er-Buch, dann müssen die gucken, dass die ihre Arbeitskraft ausbilden, ne, damit die gefälligst verkauft bekommen. Und das ist ein Druck. Ne, und diese Zeit, der Arbeiter ist nur Anhängsel des Getriebes, was hier wirklich noch so wortwörtlich ist, also weil es wirklich nur um Handgriffe ging, ganz leichtes Anlernen, das sind wir ja nicht mehr unbedingt. Ja, also so, es gibt natürlich so Jobs, die immer noch sehr einfach sind, aber viele der Leute, die jetzt irgendwie in die Akademie kommen und hier irgendwelche Kurse belegen und dann nachher wieder in der Industrie zum Beispiel landen, die brauchen ja ganz andere Skills, wie man heute sagt. Ne? Also die sind nicht nur einfach angelernt. Und da geht es dann teilweise ja wirklich um chemisch-physikalische Prozesse, wo man schon ein hohes Knowledge haben muss. Nicht immer. Ne? Manchmal ist man auch wirklich Anhang der Maschine. Das gibt es durchaus auch. Auch wenn man Ingenieur ist, ist man oft Anhang der Maschine. Das kenne ich von meinem Bekanntenkreis. Aber das ist ein guter Punkt. Ne? Also inwieweit ist Zeit für die Gesellschaft verdichtet worden? Ja. Das finde ich interessant. Ja, und woran ich immer so ein bisschen hänge, ist, wenn ich nicht selber irgendwie einen Grund habe, mich mit was zu beschäftigen, warum soll ich das machen? Ich meine, ich sage jetzt mal, wir als Linke, oder die das gerne sein wollen oder wie auch immer, ne? Wir haben ja irgendwie so einen Weltschmerz oder whatever, der uns hierher bewegt hat oder irgendwie eine Analyse gemacht und irgendwie gesagt, so darf es nicht weitergehen und whatever und wollen da irgendwie an den Stein der Weisen kommen, dass es vielleicht irgendwie mal anders wird. Aber das kann ich ja nicht als Grund Annahme bei den Leuten überall vermuten. Also warum sollten die sich damit auseinandersetzen? Und ich glaube, zu der Zeit gab es noch revolutionäre Strömungen und gab es Aufruhr. Und auch die Leute, die organisiert waren, waren nicht alle. Ne, die Sektion in Paris hat zu dieser Zeit 20 Mitglieder. Okay, der Generalrat ist, glaube ich, bei 8 Leuten und dann noch irgendwie 60 Mitglieder in England. Das ist ja nicht viel. Aber die hatten mit dem, was sie dann so verbreitet haben, einen riesen Impact, würde man heute sagen, auf die schon bestehenden Lohnkämpfe und so. Ne? Und auf die sich bildenden einzelnen Ortsverbände von Leuten, die ihre Lage verbessern wollten. Und in dieser Wechselwirkung quasi entsteht dann erst alles, was später kommt, zwar ein Selbstbildungsinteresse. Vielleicht auch, ne, wäre jetzt auch eine These, die könnte man diskutieren, zu sehen, ey, guck mal, wir haben uns organisiert und wir haben tatsächlich eine Verbesserung unserer Lebenssituation hinbekommen. Jetzt geht's weiter. jetzt holen wir uns alles, so ungefähr. Also jetzt einfach nur so Interpretationsmöglichkeiten. Und da sind wir ja irgendwie gerade nicht. Ich habe den Eindruck, das Gefühl zu haben, politisch was reißen zu können, ist nicht da. Das ist ja das Spannende, wieso, wie wir gerade erklärt haben, so einzelnes Interesse und allgemeines Interesse, also bei Humboldt ist es dann Gattung Mensch, so auseinanderfällt. Ja. Du hast ja gerade beschrieben, eigentlich da hat der einzelne Interesse an seiner Verbesserung seiner Lebensumstände durch Bildung, durch bessere Arbeitsverhältnisse und so weiter gab. Und gleichzeitig trifft das aber auch auf die Möglichkeit, dass es dann der Gattung Mensch, die sich weiterentwickelt. Und da wäre ja auch die Frage, war das natürlich immer so, stimmt das überhaupt so? Ja. Und gleichzeitig die Frage, naja, heutzutage zum Beispiel ist ja, gibt es ja große Anpassungsleistungen, sich selbst zu verbessern, unglaublich sich zu spezialisieren, aber aus einem erstmal Eigeninteresse heraus. Und wo da dieses Allgemeine, also ja, der Einzelne versucht sich eben zu verbessern durch Bildung, aber wo das Allgemeine, die Menschengattung, um im deutschen Idealismus sich zu verorten, wo das dann bleibt. Wieso das irgendwie nicht mehr vorhanden zu sein scheint, dass es sich vielleicht auch gar nicht lohnt, solche Kämpfe auszutragen. Ja, ich? Ja. Darf ich? Bitte, ja klar. Ich glaube, ein richtiger Punkt, oder wenn ich viel zu tun habe mit meinen Freunden und so im Umfeld, also die jetzt nicht so politisch interessiert sind, wir haben zwei Vorurteile. Das erste ist, der Mensch ist schlecht. Das kommt immer wieder, das muss ich dauernd widerlegen. Das zweite ist, mir geht es schlecht, also ich habe Angststörungen, Suchtverhalten, sonst irgendwas, weil meine Familie problematisch war. Also die sehen nicht den Bezug zu dem Ganzen. Deswegen versuchen sie es mit Selbstoptimierung und individuellen Therapiemöglichkeiten, sich selbst irgendwie zu stabilisieren. Und das Aha-Erlebnis muss dann kommen, wenn man sieht, dass all diese Versuche laufen im Kreis, weil Suchtverhalten, Angst und so weiter sind Ego-Probleme letztlich und die Lösung muss immer kollektiv sein. Und das, da erstmal drauf zu kommen, also das war bei mir auch nicht so. Erst in einer Selbsthilfegruppe, ich hatte alle möglichen Therapien, und erst in einer Selbsthilfegruppe, wo eben die kollektive Lösung, da habe ich dann kapiert, deswegen hat das nicht funktioniert, ich habe es alleine versucht, wie blöd. Also, und das ist ein Bildungsschritt. Also, ja, ich finde den Punkt, der mir da in den Kopf kommt, ist so dieses Phänomen der Vereinzelung oder auch was dann so Atomisierung genannt wurde, ja, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, die so viel Kommunikation hat, wie wahrscheinlich keine vorher, auch Kommunikationsmöglichkeiten, dass die Lebensweisen aber vollkommen entkoppelt voneinander sind. Ne? Und das klingt dann immer so kulturpessimistisch, aber erstmal so, das ist ja auch eine Freiheit, ne? Man muss mit niemandem mehr was zu tun haben und so, wow, krass. Aber dass das schon echt nochmal eine andere Grundlage ist. Ne, jetzt wie zum Beispiel jetzt die Handwerkersozialisten, deren Betrieb aus ihrer Familie plus zwei Knechten bestand. Das war deren Welt erstmal, so im Großen. Das ist schon echt ein großer Unterschied. Und bei Platypus jetzt so sagen wir ja immer, wir befassen uns mit der Geschichte der Linken, immer auch mit dem uns selbst gestellten Auftrag, dass wir aus dieser Erkenntnis dahin kommen können, noch also wieder so ein Projekt irgendwie ans Laufen zu kriegen. Aber eine Hoffnung kann immer auch enttäuscht werden. Ne? So. Und wir müssten uns mindestens fragen, unter diesen neuen Vorzeichen, unter dem, was jetzt irgendwie im 20. Jahrhundert passiert ist und so, was bedeutet das denn heute? Ne? Und wo verändert sich es denn auch hin? Ich finde so dieser Hinweis auf, wie nicht nur psychische Störungen, sondern auch, ich sag mal, abweichendes Verhalten oder auch Meinungsformen zunehmend Aufgabe von Therapie und Polizei werden, ist schon auch gruselig. Und das ist auch was in unserem Zeitpunkt stattfindet. Ne? Auch so diese, was alles pathologisch ist und was alles irgendwie Auftrag dann an die Medizin überwiesen wird. Das ist ja was, was es so noch nicht gab. Das wären alles Dinge, die wir, wenn wir jetzt dieses historische Dokument uns vor Augen führen, auf jeden Fall mitdenken müssen, um nicht in den Fehler zu geraten, zu denken, wir fahren jetzt 8-Stunden-Tag und dann ordnen wir die Kinder ein in 3 Gruppen und dann ist es quasi, wir machen das einfach nur noch mal und dann klappt schon. Das, diese Gefahr gibt es oft. Und ihr lacht zu Recht, aber ich habe das ja selber auch erlebt, wie dann Leute in irgendwelchen Sitzungen in Plena im AZ früher oder so, dann gesagt haben, ja, aber da gibt es doch diesen einen Text und an der Stelle sagt er das. Und deswegen machen wir jetzt das. Und dazu dienen diese Teachings meiner Meinung nach auch. Don't do this. Ja. Ja, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, dass vielleicht halt auch schon so dieses sich zueinander in Beziehung setzen gar nicht mehr so übertragbar ist. Weil ja auch, also was du gerade meintest mit dem, das ist ja irgendwie ein kollektives Problem. Da kam ja der Gedanke, dass für die erste Internationale auch der Beginn des Bürgerkriegs in den USA einfach so entscheidend war, dass sich halt auch so Arbeiter in Europa organisiert haben und die Verarbeitung von Baumwolle zum Beispiel blockiert haben, in Solidarität halt so mit der Emanzipation von Schwarzen in den USA. Und dann dachte ich mir so, okay, es wäre ja eigentlich so gerade die Aufgabe der Linken eben genau das aufzuzeigen, inwiefern so meine elendige Realität in einem Zusammenhang steht mit der elendigen Realität von jemandem in diesem Raum oder jemandem auf der anderen Seite der Welt. Und scheinbar versucht es die Linke ja auch die ganze Zeit oder halt auch gerade in so Ansätzen, wie du sie beschrieben hast. Ja. Aber es, also das fruchtet ja auch einfach schon so sehr lange nicht mehr. Jein, ich würde, also jein, es gibt da Frustration und auch immer wieder großes, große Überraschung. Wenn wir jetzt zum Beispiel über diesen Konflikt, der meine politische Jugendzeit stark beeinflusst hat, reden, über die Auseinandersetzung zwischen Anti-Imps und Anti-Deutschen. Ne? So, das war diese große Frage, irgendwie am Nahostkonflikt dann immer irgendwie ausgetragen, wie hält man es mit dem Staat, wie hält man es mit dem stalinistischen Erbe? So, sage ich jetzt mal so. Das war eine der großen brennenden Fragen. Jetzt kann man da nochmal tiefer reinsteigen und sieht dann, okay, da haben sich nur zwei Grüppchen gespiegelt. Letztendlich sind die in ihren Herkünften, kommen die aus einer ähnlichen Richtung. Das mag ja alles sein, aber interessant ist ja, dass zum Beispiel diese Eindeutigkeit und diese weitreichende Instrumentalisierung der Israel-Solidarität vom Staat in dieser Form wie jetzt noch nie so da war. Und da wäre jetzt die Frage zu stellen, hat das vielleicht auch mit dem Einfluss der Linken, also mit den Antideutschen in den letzten Jahren zu tun? Jetzt möchte ich hier keine Verschwörungstheorien füttern, die gab es immer auf der Anti-Imp-Seite, die Antideutschen sind quasi immer nur so Agenten des Staates und so. Aber könnte es nicht sein, ne? Dass, ich meine, dass, als ich quasi da 16 war, da war der Konflikt ja auch schon 10 Jahre alt, dass Leute halt heute in dem Alter von 40, Anfang 40, Mitte 40, die da geprägt wurden, mittlerweile im Staat und in Gesellschaft in der Situation sind, dass sie solche Dinge jetzt halt pushen, die sie damals gelernt haben. In der Linken. Dass der Staat das dann jetzt wendet, wie so oft, ne, und sagt, okay, wir benutzen das jetzt gleichzeitig, um nochmal einen Keil bei dieser Flüchtlingsfrage irgendwie reinzuhauen. Das ist quasi nicht das Spannende für mich daran. Weil das macht er ständig mit allem. Aber dass dieses Israel-Ding so krass und so eindeutig ist, ne, dass diese Stimmen, die so lange in der deutschen Politik immer da waren mit, ja, man muss beide Seiten sehen, man trianguliert, ne, das finde ich total spannend. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich auf den Einfluss der Linken zurückzuführen. Also es gibt quasi immer noch Veränderungen in der Gesellschaft, die auf die Linke zurückzuführen sind. Dass wir Diversity Management haben in Betrieben und Schulen und so, das auf die Linke zurückzuführen. Man kann jetzt sagen, durch diese staatliche Form wird das total pervertiert, ne? Da bin ich ja dabei. Aber ist es auf die Linke zurückzuführen? Das hat nicht die Rechte gemacht. Die Frage ist nur, was macht wir dann damit? Gute Frage! Das ist ja auch eine Waffe, der Staat wappnet sich ja dann damit, beziehungsweise ja, nimmt es auf, das reagiert. Und also was mir auch aufgefallen ist in der Diskussion jetzt vor einer Woche oder was, da in meinem Performance-Kollektiv, die alle auch so ein bisschen angelinkt sind und so, ja. Und alles ganz. Und alle irgendwie völlig resigniert haben. Also sagen, das fällt alles gegen die Wand, also allein schon Klimawandel und so weiter. Absolut antikapitalistisch argumentiert haben und dann aber auch gesagt haben, man kann nichts machen, als ich dann da irgendwie mit Klassenkampf und sowas kam, haben die mich auch ausgelacht quasi. So, ne? Und ich muss jetzt... Wollen sich lieber in ihrer Resignation ich weiß ja auch nicht, ich kann ja auch, der Klassenkampf ist ja auch so eine Parole. Heißt genau, halt, weil es halt... Das ist jetzt auch nichts, wo ich ja sagen kann, das ist das Rezept oder irgendwas. Ich würde ja sagen, die haben ja recht, wenn sie lachen. Ja. Weißt du, in einer Weise, weil ja, also weißt du, wenn ich jetzt, ich würde jetzt sagen, ne, ich bin da True Believer, ich glaube da immer noch dran, ich sage, hey, Weltrevolution, drunter wird es nicht. Ja, ja. Ja, aber dann lacht man mich doch auch ein bisschen zurecht aus in der aktuellen Situation. Ja, ne? Ja. Und auch zurecht sagen Leute so, ja, aber das löst doch jetzt mein Alltagsproblem nicht. Und in der Situation sind wir dann, ne? Wenn wir dieses Linke als wirklich so allumfassende Veränderung der Menschheit betrachten, dann sind wir da echt gerade nicht. Ne? Und deswegen ist ja auch okay, wenn so Forderungen auf der Tagesordnung sind nach Grundlagen schaffen und so. Ne? Das würde ich nicht immer per se dann sofort als einen Irrweg oder sowas begreifen. Die Frage ist immer, wofür es hin? Wer macht's für was? Ne? So würde ich schon sagen, da auf so einem Mindestmaß an Reflexionen sollte man irgendwie noch unterwegs sein und nicht, wie das dann teilweise ist, so, ey, großer Applaus, weil jetzt wird irgendwie die Banken verstaatlicht und ja, gerettet oder so und jetzt haben wir quasi den ersten Schritt zum Sozialismus gemacht, das erinnere ich mich noch, 2008, 2010, da war das ja so ein Gespräch, jetzt muss der Staat so massiv eingreifen, jetzt sind wir ja quasi schon auf dem Weg hin, nee, waren wir nicht. Ja, und ein Verlust sind ja die Neoliberalen sehr oft sozialistischen, wenn es darum geht, Verluste. Ja, ich würde aber auch eher sagen, es nochmal so ein bisschen anders zu fassen, sondern der Staat geht der Aufgabe nach, dass er den aktuellen Zustand stabilisiert. Das ist seine Aufgabe, ne? Und das hat er gemacht. Und da macht er teilweise auch Sachen, wo in der landläufigen Vorstellung man denkt, ja gut, das hat es doch nur in der DDR gegeben. Ne? Und DDR war ja Sozialismus. So, da würde ich jetzt schon ein Fragezeichen dran stellen. Aber auch dieses, das hat dann mit dem Erbe der Linken zu tun. Ne? Und wie das nachwirkt, dass wir immer noch solche Vorstellungen haben. Ja, aber der hat halt die Banken quasi da an der Stelle, der hat sie ja nicht, also jetzt in Deutschland wurden die ja nicht verstaatlicht, sondern die wurden ja mit staatlichem Geld quasi subventioniert, könnte man sagen. Aber selbst wenn er das getan hätte, um sie dann irgendwie in 5 Jahren wieder zu verkaufen, ne, dann was wäre denn gewonnen gewesen? Da sind wir wieder an der Stelle. Das finde ich auch ein ganz gutes Beispiel. Auch Marx und Engels schreiben ja schon recht klar, dass so der kapitalistische Staat Verstaatlichung jeden Tag durchführt. Das ist nicht was außerhalb von Kapitalismus ist, sondern dass es integraler Bestandteil dessen ist. Weshalb der Marxismus immer die Frage gestellt hat, wer macht das und zu welchem Zweck geschieht das? Und solange es irgendwie nicht diese Organisation gibt, die versucht, Kapitalismus selber zu überwinden und das irgendwie als ein Werkzeug, als einen Schritt auf diesem Weg irgendwie begreift, ist es jetzt nicht per se irgendwie was Progressives. Ich würde vielleicht noch eine kleine Prognose geben. Lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir nach dieser jetzt seit den 70ern, über die 80er, 90er fortreichende, sehr lange Zeit dieser Privatisierungsdebatten, eventuell jetzt auch im Zusammenhang mit der Klimaproblematik dazu kommen, dass wir eher in die andere Richtung gehen. Und dass es jetzt wirklich sein kann, dass, wenn es spitz auf Knopf kommt, wir so eine Art Kriegswirtschaft eintreten, wo dann der Staat ganz viel übernimmt, um halt den Laden anlaufen zu lassen. Das ist ja nicht unmöglich. Ich glaube aber, dass wir in den letzten, ja, auch in Zeit meiner Eltern oder so, wirklich noch diese Debatten darum hatten, so, schlanker Staat, auch wenn es nie was wurde. Das ist übrigens auch so ein Widerspruch des Kapitalismus. Das ist ja nicht wirklich passiert. Wir haben die größte Bürokratie aller Zeiten. So, ich weiß nicht, wie das zusammengeht. Ja, aber da war das so die Debatte. Ja, wir müssen diese öffentlichen Güter, die alle beim Staat sind, das sind so alle altes überkommene Sachen aus dieser fast schon faschistisch-sozialistischen Epoche, die müssen wir alle irgendwie loswerden. Und da gab es dann von der Linken halt diesen Widerstand. Ja, im Sinne von, Staat quasi als Fürsorgeeinrichtung. Daher, ich glaube, daher kommt auch immer noch dieses Bild. Weil die Linke ja zum Beispiel auch gesehen hat, dass Stalinismus, New Deal Amerika und Nationalsozialismus keine befreite Gesellschaft waren, auch wenn sie irgendwie auf eine ganz andere Weise eben Zivilgesellschaft staatlich gemanagt haben. Ja, das haben aber nicht nur die, oder vielleicht waren sie dann in dem Moment sogar eher die Linken, das könnte man ja noch diskutieren, so Milton Friedman und Co. oder so haben das ja gesehen, die haben das ja vor allem kritisiert, diese sogenannten Neoliberalen, die haben ja quasi gesagt, Sozialdemokratie, Faschismus, Stalinismus sind quasi Fleisch vom gleichen Fleisch, es hat mit dieser Adam Smithson Fassung von Arbeitsgüteraustausch nicht mehr zu tun, wir müssen da den Kahlschlag machen, um wieder da hinzukommen. Das war eigentlich eine Freiheitsidee. Jetzt auch hier wieder wirklich so zusammengedampft, dass mir das jeder um die Ohren schlägt. Aber was hat der Staat daraus gemacht? Das ist ja immer die Frage. Also in der Welt der Ideen ist immer ganz viel los. So. Aber was dann wirklich passiert, also mein Lieblingsbeispiel ist immer so die Privatisierung des Gesundheitssektors, wo das Versprechen war, wenn wir den privatisieren, dann wird alles günstiger, weil es dann einen Markt gibt. Jetzt haben wir ein System in Deutschland, es gibt keinen Markt und der Staat ist derjenige, der die Mittel ausgibt und letztendlich die Leute, die darauf konkurrieren, die können eigentlich im Großen und Ganzen sagen, was die brauchen. Und die Kosten steigen nur immens, weil der Staat von diesen Leuten jetzt verlangt, dass die quasi alle nachweisen, warum sie dieses Geld ausgeben, was früher einfach Leute, die im Staat angestellt waren, getan haben. Jetzt müssen die das alle ausgeben. Ständig irgendwie nachweisen, das ist ein Riesenverwaltungsaufwand. Das wird vom Staat geprüft, das ist ein Riesenverwaltungsaufwand. Muss er aber, das sind Steuergelder, kann er nicht einfach vergeben. Und was heißt das? Kostet fünfmal so viel wie vorher. Aber es sind ein paar Leute von der Straße weg, die jetzt in der Verwaltung sitzen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Bürokratie hält Leute in Brot und bei der Stange. Und das sind so Konstellationen, da sind die jetzt 1866, da gibt es die Anfänge schon. Ich hatte das ausgeführt mit der napoleonischen Bürokratie und wie die dann zuwächst und dann 1848 Bonapartismus, wo es dann wirklich auch anfängt, dass der Staat einzelne Gruppen bevorzugt, um die gegeneinander auszuspielen. Das gab es da schon, aber nicht in diesen gigantischen Ausmaßen. Und dass so quasi alle Lebenszusammenhänge so Verwaltungseinheiten werden und die Leute zunehmend auch sich selber als so Verwaltungseinheiten wahrnehmen. Das hatten wir auch schon besprochen, jeder muss so für sich selber kämpfen, gucken, nützt ihm das was. Das ist unser Zustand. Ich würde sagen, das war's. Jetzt wird es eine gemütliche Runde. Ich merke mir, sonst habe ich morgen keine Stimme mehr und ich muss ja arbeiten. Übrigens im Gesundheitssektor. Yay. Der hat mit Gesundheit übrigens nichts zu tun. Spitze zum Schluss.